zum Andenken. Joachim Ringelnatz. Es trafen sich von ungefähr. Es trafen sich von ungefähr ein Wolf, ein Mensch sowie ein Bär. Und weil sie lange nichts gegessen, so haben sie sich aufgefressen. Der Wolf den Menschen, der Bär den Wolf. Es schmeckte sehr und blieb nichts übrig als ein Tuch, drei Haare und ein Wörterbuch. Das war der Nachlass dieser drei. Der eine Mensch, der hieß Karl May.